Die Natur überlebt. So oder so. Die Leistungen der Natur für den Menschen können also gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Fast alles, was wir für unsere Existenz benötigen, kommt in irgendeiner Form aus der Natur. Genau genommen brauchen wir sie unendlich viel mehr als die Natur uns. Sie wird in irgendeiner Form bestehen bleiben. Aber ob wir überleben, hängt davon ab, wie rücksichtsvoll wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mit ihr umgehen und wie sehr es uns gelingt, Artenvielfalt zu erhalten und wieder zu fördern. Denn mit dem Rückgang der Biodiversität nehmen auch die Ökosystemleistungen für den Menschen ab. Der Weltbiodiversitätsrat unterscheidet 18 verschiedene Typen von Leistungen der Natur und hat deren Trend über die vergangenen 50 Jahre erfasst. Mit einer verheerenden Bilanz. 14 davon nehmen ab. Darunter ganz massiv die Bestäubung und die Bereitstellung von Lebensräumen für möglichst viele Arten. Aber auch die Regulierung der Luftqualität und des Klimas, das Bereitstellen von Trinkwasser, die Bodenqualität, die Regulierung von Schädlingen und Krankheiten und die Fischbestände haben stark gelitten. Einzig die Versorgung mit Energie, Nahrung, Futtermitteln und diversen Materialien wie Fasern hat in den vergangenen 5 Jahrzehnten zugenommen. Der Mensch hat Ökosysteme für eine maximale Ausbeute an materiellen Leistungen geformt, was allerdings häufig zu Lasten der regulierenden und immateriellen Leistungen geht, wie sich am Beispiel des Klimawandels eindeutig zeigt. Zwar steht uns durch die Nutzung fossiler Ressourcen wie Kohle und Öl mehr Energie zur Verfügung, aber durch deren Verbrennen entweicht auch mehr CO2 in die Atmosphäre. Ähnliches gilt für den Gewinn landwirtschaftlicher Flächen. Das Abholzen von Wäldern hat zu einem Mehr an Nahrungsmitteln geführt. Für eine steigende Weltbevölkerung durchaus bedeutsam. Aber gleichzeitig wurden dadurch gebundenes CO2 freigesetzt, die Bestäubungsfunktion eingeschränkt, die Wasserqualität gemindert und die ästhetischen und gesundheitsfördernden Effekte der Natur gesenkt.